Sehnsucht nach dir hält mich wach. So gern hätte ich dich hier. Ich zähle schon die Stunde nach. Bin ich nicht bald bei dir? Vielleicht denkst auch du an mich, an Stunden voller Glück, dass ich endlich zu dir komm, zu dir zurück. Ah, Langsam geht die Nacht vorbei. Langsam geht die Nacht vorbei.